بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden.